Ich darf. Wunderbar. Okay, gut. Dann sind die Formalia ja erstmal geklärt. Zunächst einmal zum Organisatorischen. Michael hat reingeschrieben, er möchte seine Punkte aus privaten Gründen gerne vorziehen. Wie viel früher hättest du es gerne? Jetzt gleich oder wann genau? Ja, am liebsten gleich. Mit den MdB-Fragen bin ich ja sowieso gleich am Anfang dran. Alles klar, dann Michael, mach am besten gleich mit den MdB-Fragen den Start, ja? Ja, gerne. Private Gründe sind hier durch das Sturmtief bedingt, weil unser Sohn ist stecken geblieben und wir müssen den aus Nordwestdeutschland abholen. Deswegen wollte ich relativ schnell losfahren. Okay, gut. Fragen an die Bundestagsabgeordneten. Wir haben wieder einige wenige Antworten bekommen. Interessant die von Michael Grosse-Brömer, erster parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion der CDU-CSU. Wenn man den Antwortbrief liest, dann hat man den Eindruck, dass die Nerven ein bisschen blank liegen. Ich wage ja kaum zu hoffen, dass wir die CDU nervös gemacht haben. Aber es ist schon etwas entlarvend. So, wir überlegen gerade, wie wir damit umgehen, weil er hat dann zum Schluss seines Briefes geschrieben, wir dürfen den gerne veröffentlichen, aber nur, wenn wir das vollständig machen und den Brief auch nicht bewerten. Ich denke, das kriegen wir dann irgendwie hin, aber da sind wir noch am Überlegen, wie wir das jetzt am geschicktesten machen. Ich habe dann bei TTIP noch reingeschrieben, ich weiß nicht, ob Bruno da ist, und zwar habe ich eine Einladung bekommen von Greenpeace zu einer Veranstaltung hier in Emden, das ist hier in Ostfriesland ja auch. Das ist insofern bemerkenswert, weil Greenpeace sich schon zu TTIP geäußert hat, aber nicht aktiv Veranstaltungen gemacht hat. Greenpeace ist ja sehr kampagnenorientiert und das ist meines Wissens die erste öffentliche Veranstaltung, Einladung zu einer Podiumsdiskussion von Greenpeace. Insofern finde ich es ja gut, wenn Greenpeace hier auch noch massiver auftritt und uns und viele andere unterstützt. Vielleicht erstmal zu den beiden Punkten noch Fragen? Scheinbar keine Fragen, dann glaube ich, lass ich dich einfach fließend weitermachen mit der Energiepolitikbeauftragung, damit du möglichst schnell wieder los kannst. Ja, danke. Ich hatte ja das letzte Mal schon angekündigt, dass wir hier in der Region eine Veranstaltung von drei Bürgerinitiativen haben, zu der der NDR auch sein Kommen angekündigt hatte. Ich war dann auch vor Ort, der Norddeutsche Rundfunk war auch mit dem Fernsehteam da. Die haben jetzt nicht nur einen kurzen Bericht gemacht, sondern den ganzen Abend 2,5 Stunden gefilmt. Und ich habe hinterher mit dem Redakteur mich auch noch unterhalten, den wir gerne mit Informationen noch füttern dürfen. Und er hat auch gesagt, sie müssen mal überlegen, wie sie das jetzt aufarbeiten. Generell ist ja die Situation so, dass es hier insbesondere von Anwohnern in zwei Dörfern massive Proteste gibt, weil sie derart dicht am Windpark wohnen und auch massiv betroffen sind. Ist ein bisschen schwer zu schildern. Wenn man da vor Ort ist, und ich habe mir das natürlich auch angeguckt, dann hat man einfach den Eindruck, dass man sofort sagt, also so geht's überhaupt nicht. Die sind einfach zu groß, zu dicht dran, zu laut. Das geht einfach nicht. So, daher eben massive Proteste. Und parallel wird inzwischen auch öffentlich diskutiert, in den Medien veröffentlicht, wer denn welche Entscheidung zu den Windparks getroffen hat und wer dann auch beteiligt ist. Und zwar betrifft das nicht nur den Landkreis Aurich. Da ist es offensichtlich so, dass ein leitender Angestellter neben seiner Landkreistätigkeit auch Geschäftsführer von 4 Windparkgesellschaften ist. Man fragt sich, wo er die Zeit hernimmt. Und im Nachbarkreis, Landkreis Wittmund, haben sich wohl auch Gemeinderatsmitglieder massiv an dem Windpark beteiligt und auch Funktionen in verschiedenen Gesellschaften übernommen. Das ist insofern ganz spannend, weil die Kommunalverfassung in Niedersachsen sagt, man darf nicht mitentscheiden, wenn man unmittelbar betroffen ist. Und die Auslegung ist die, dass man sagt, diese Gemeinderatsmitglieder, die haben zwar den Flächennutzungsplan mit abgestimmt und dem zugestimmt, aber da der Landkreis die Genehmigungsbehörde ist, war das jetzt keine unmittelbare Betroffenheit, sondern nur eine mittelbare. Ich bin gespannt, wie das rechtlich dann ausgeht. Ja, also hier ist nach wie vor eine Menge los. Ich habe mal ein bisschen geschaut und wir sind auch am Diskutieren, wie wir es thematisieren. In Dänemark ist es offensichtlich so, dass zum einen Anwohner von Windparks in einem größeren Umkreis beteiligt werden müssen oder zumindest das Angebot bekommen müssen. Ich habe da Informationen, dass es also mindestens 20% Beteiligung im Windpark sind. Und direkte Anwohner können auch privat entschädigt werden in privatrechtlichen Verträgen mit den Betreibern. Wenn die Betreiber sich nicht einigen mit den Anwohnern, dann gibt es eine staatliche Schiedsstelle. Also hier ist ein Verfahren vorgesehen, dass eben Anwohner, die direkt betroffen sind, auch entschädigt werden. In Deutschland ist das bisher so nicht der Fall. Bin da noch in Kontakt mit den Kollegen Schleswig-Holstein vom SSW, vom Südschleswigschen Wählerverband, der auch in der Landesregierung ist, Mandate hat. Bezüglich der Rechtslage in Dänemark, das ist für einen Deutschen ja nicht so ganz einfach. Die haben mir schon Informationen gegeben, welche Gesetze da in Frage kommen und ich lerne gerade Dänisch, versuche das ein bisschen zu interpretieren. Also in irgendeiner Form werden wir das hier thematisieren. Ja, und dann habe ich noch kurz reingeschrieben, es gab ja jetzt gerade die internationale Energiekonferenz in Berlin, das ging ein bisschen durch die Medien, ich habe einen Link reingestellt, inhaltlich ist das nichts, was uns in der AG Energiepolitik interessiert, das ist mehr eine Medienveranstaltung mit einigen prominenten Namen gewesen. Jo, Fragen soweit? Hast du mal Kontakt mit Schleswig-Holstein aufgenommen hinsichtlich der Landtagsfraktion, ob die vielleicht jemanden haben bei der Südschleswigschen Wählervereinigung, der Dänisch kann? Also zum einen, ich hatte es ja in der BUFO-Sitzung auch gesagt, wollte ich das gerne in der AG ein bisschen diskutieren, wie wir hier vorangehen können, weil aus meiner Sicht schon eine Diskussion über eine Entschädigungsregelung eigentlich mal stattfinden sollte. Diese Diskussion in der AG, die ist ein bisschen schwerfällig, eigentlich noch nicht so richtig ins Laufen gekommen, aber erste Ansätze, Infos habe ich auch an Patrick Breyer weitergeleitet. Von der schleswig-holsteinischen Landtagsfraktion, weil die natürlich Schleswig-Holstein mit einigen Windparks ganz ähnliche Probleme haben. Ja, und ansonsten habe ich ja mit dem Büro vom SSW telefoniert, bin mit ihnen in Kontakt und mal sehen, was ich da an den, die haben mir verschiedene Links geschickt, rausfinde, aber natürlich ist Landtagsfraktion Schleswig-Holstein auf jeden Fall Ansprechpartner bei dem, wie wir hier weiter vorgehen. Wie gesagt, die Probleme Schleswig-Holstein und hier bei uns in Niedersachsen sind ja ganz ähnlich. Wobei ich glaube, bei uns noch ein bisschen härter, aber egal. Okay. Gut, ich hatte gerade eben, wo Thomas gefragt hat, schon den Mund aufgemacht. Von daher übernehme ich gleich mal fließend erstmal. Danke für den Bericht und falls du dann gleich schon verschwinden musst, Michael, ist okay, natürlich. Ja, ich bleib noch mal kurz bezüglich Landtagswahlkampf Bremen-Bremerhaven. Okay. Der ist ja eh als nächstes dran, damit habe ich eine wunderbare Überleitung. Wer ist denn da heute da? Wer hat denn da was reingeschrieben? Ah nee, Schmarrn, das ist Freiheitsserver. Ist jemand aus Bremen da? Entschuldigung, das war mein Fehler. Also beziehungsweise kann jemand was zum Wahlkampf Bremen sagen? Ja, ich könnte zu Bremerhaven kurz was sagen. Also wir wollen ja an drei Wochenenden drei Flyer verteilen vor Ort. Stückzahl hoffen wir 20.000, das ist ja schon geschildert worden. Die drei Flyer müssen auch finanziert werden. Zunächst Dank an Niedersachsen, die wollen die Finanzierung eines Flyers übernehmen. DIN A5 Flyer beidseitig, DIN A5 kann man gut in Briefkästen einwerfen, kostet knapp 200 €. Also ein Flyer ist finanziert. Gernot, vielleicht kannst du gleich was zu Rheinland-Pfalz sagen. Ihr seid ja fleißig dabei, die Flyer zu erstellen. Ansonsten habe ich noch in Erinnerung, dass Hessen unter Umständen Möglichkeiten hätte zu finanzieren. Also wir reden, glaube ich, immer über ungefähr 200 Euro. Oder auch Thüringen oder auch Bayern, die ich hiermit kurz anspreche. Ja, okay. Hallo, guten Abend zusammen. Also zu den Unterstützung von Flyer kann ich, also finanzielle Unterstützung von Flyern kann ich momentan noch nichts sagen, aber es sind ja Leute von Rheinland-Pfalz hier, auch vom Vorstand, und ich denke, wir könnten das gleich nachher nochmal ansprechen, wenn Jürgen da was zu sagen wird aus Rheinland-Pfalz in Avigo, und ansonsten müsste man das halt dann beantragen. Ja, kann jemand was zu der Bereitschaft Hessen, Thüringen, Bayern sagen? So grundsätzlich erstmal. Hallo, hört ihr mich? Ja. Ich habe es nicht so ganz genau mitverfolgt. Ich habe erst bei Hessen wieder aufgehorcht. Worum geht es jetzt ganz genau? Also geht es um Unterstützung für Landtagswahlkampf Bremen? Ja, ich hatte vor einiger Zeit Volker schon eine Mail gemacht. Wie gesagt, wir müssen ja diese Flyer, die wir da verteilen wollen, auch finanzieren. Und er hatte meinen Wunsch zu überlegen, weil ich gehört habe, dass Hessen sowieso gerne Bremen-Bremerhaven unterstützt, hatte meinen Wunsch weitergeleitet, dass wir irgendwo 200 Euro die Größenordnung für eine Finanzierung gerne hätten. Ich weiß aber nicht, was in Hessen jetzt bisher beschlossen wurde dazu, ob überhaupt schon was beschlossen wurde. Und das letzte Mal hatte ich gehört, dass Thüringen und Bayern eigentlich auch finanziell den Wahlkampf in Bremen-Bremerhaven unterstützen wollen. Deswegen die Frage, ob da unter Umständen auch Geld käme. Reichen 3.000 Euro? Also wir haben euch 2.000 Euro zugesagt. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr das in Bremen-Bremerhaven aufteilt, aber ich habe es auch nicht weiter gehört von so einer E-Mail. Müsste ich bei uns nachfragen. Also, ich kann mal kurz für Rheinland-Pfalz reingrätschen. Gernot, wir haben Montagabend Vorstandssitzung. Wenn du zwei Sätze schreibst, fasse ich den Antrag, und ich denke, das sollte keine Probleme geben. Ja, also Montag? Montagabend. Wir haben die von Sonntag auf Montag verlegt, weil ja Ostern ist. Ja, aber jetzt ist doch erst Ostern, in 14 Tagen jetzt, oder wie? Nee, jetzt. Für Hessen kann ich nur sagen. Mach einfach einen Antrag ganz kurz, oder schreib mir das. Ich pack das in Antrag ein und gut. Okay. Wir haben morgen Abend Vorstandssitzung. Wenn du uns eine Mail schickst an vorstand@piratenpartei-hessen.de, geht es auch nicht unter. Ja, dann kann man es auch behandeln. Aber jetzt ist Ostern, Gernot. Nächstes Wochenende, also dieses Wochenende. Ja, weil du gesagt hast, Montag. Montag ist ja Ostermontag. Ja, da haben wir vor, wir hätten Ostersonntag. Wir haben die verschoben auf Ostermontag. Alles klar, okay, dann weiß ich Bescheid, ja. Ganz kurz von Thüringen, also wir haben heute die 2.000 Euro beschlossen. Da bin ich jetzt nicht im Bilde, wie das schon abgerufen worden ist. Und ja, das ist eine Sache von Schatzmeister. Ich schreibe am besten Ihnen mal eine Mail und frage nochmal. Ja, vielen Dank für die Signale. Ich schreibe dann morgen Vormittag eine kurze Mail an den Vorstand in Hessen nochmal, okay? Ja, ansonsten, ich weiß nicht, wie oft ihr in euer Wiki reinschaut, aber ich habe da unsere 2.000 Euro reingeschrieben. Also. Ja, aber es geht ja konkret darum, dass der Flyer über den P-Shop bestellt wird. Und der P-Shop braucht dann eine Lieferadresse und eine Rechnungsadresse für die Summe. Das müssen wir dem dann mit übermitteln. Und wir müssen ja in einer guten Woche die Flyer auch zum Druck geben. Schick eine E-Mail und dann an Vorstand@, und nicht an einzelne Vorstände, einfach an Vorstand@, dann weiß es auch jeder. Ja, mache ich gerne, danke. Sehr gut, dann glaube ich, können wir an dieser Stelle einen Punkt machen, weil mehr zu Wahlkampf Bremen geht ja nicht, soweit ich das sehe. Und dann erstmal jetzt für Michael Tschüss sagen. Und ich gehe mal weiter zu Freiheitsservern, falls es jetzt niemanden mehr gibt, der unbedingt was dringend zu Bremen sagen möchte, was mich aber wundern würde in dem Zeit. Einen Punkt würde ich gerne noch kurz anschieben. Und zwar hat Christoph ja das letzte Mal über Island berichtet. Ist ja alles wunderbar. Aber wenn wir Piraten das wissen, ist es ja gut. Nur eigentlich muss das ja auch noch viel stärker in die Öffentlichkeit. Das wäre jetzt eine Frage an Presse, Öffentlichkeitsarbeit. Ist da nicht etwas geplant? Weil wenn wir das auch in Bremen, Bremerhaven in die Öffentlichkeit bringen, das, was sich da auf Island tut, würde das wahrscheinlich den Wahlkampf auch nochmal unterstützen. Okay. Ja, ist anscheinend keiner da. Vielleicht könnt ihr den Wunsch, die Anregung noch weiterleiten. Dann sage ich jetzt Tschüss und wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich sehe mal, wenn vielleicht der Dingens, der Michael Ebner, noch vorbeikommt. Ansonsten einen schönen Abend, ja. Okay, gut, jetzt Freiheitsserver. Ich übergebe direkt an Slash. Genau, also bei der Freiheitsserver-Initiative kann man sich Konzeptumsetzung, Bilder, mündliches, streambares Briefing anschauen. In Zeile 63, da gibt es einen Link. Und wer draufklickt und sich da registriert, der hat dann auch Zugang zu diesem vertraulichen Pad und kann da alles sehen. Was hat sich im Vergleich zu den letzten beiden Wochen getan, um es auf den Punkt zu bringen? Nichts. Und die nächsten Schritte, die noch ausstehen, sind die Veröffentlichung und Verbreitung der zwei Stellenausschreibungen. Diese zwei Stellenausschreibungen, die habe ich an Bernd TH auf seinen Vorschlag hin angefertigt und dann auch zu ihm hingeschickt. Und er hat mir auch Rückmeldung gegeben, angekommen ist und er das in seinem Team vermutlich weitergegeben hat. Dauert halt ein bisschen. Und ansonsten ist dann ein weiterer Punkt bei nächste Schritte, dass dann das Serverbundle zusammengeschnürt wird. Aber da ist schon einer, der sich drum kümmert. Und was das Bundes-IT-Treffen angeht, zu dem Paki eine Rückmeldung von sich aus geben wollte, habe ich bislang noch nichts gehört. Ich werde in einer Woche da mal rundum wieder überall nachhaken und hoffen, dass ich dann Neues zu berichten habe und zusätzlich auch zu nächster Woche für mich selber da so eine Baustelle ein bisschen weiter vorankommt, die ich für mich abgegriffen habe. Gibt es irgendwelche Fragen dazu? Dann wäre jetzt die Möglichkeit dafür. Ja, ich hätte dazu mal eine Frage. Frage wäre, warum ist denn das Pad nicht öffentlich oder was ist denn da jetzt an diesem Freiheitsserver geheim? Ich meine, dass man einen Server aufsetzt mit Tor und mit JSC oder was ihr dort vorhabt, also diese verteilte Suchmaschine. Das sind ja alles öffentliche Projekte, die Open Source sind und verstehe nicht, was man da jetzt geheim halten muss oder warum da jetzt Geheimhaltung geboten ist. Ja, ging mir so wie dir. Ich habe auf Anraten von Thomas G. das so gehandhabt. Der hatte dann auch nochmal mit einem anderen internationalen Koordinator Rücksprache gehalten, der das auch bestätigt hat. Wer so eine also alleine schon wer einen Tor-Server aufstellt, begibt sich damit auf ziemlich heißes Parkett, aber das, was uns in dem Ausmaß vorschwebt und so umfassend wie dieser Ansatz ist und auch noch dann betrieblich ausgestaltet ist, ist das ein so heißes Bisseisen, dass diese Vertraulichkeitsstufe gewählt worden ist. Wenn du da noch weiteren Gesprächsbedarf hast, dann würde ich dir anraten, dass du dich etwas mehr mit Thomas G. austauscht, was das angeht. Du meinst den Thomas Gaul? Ganz genau. Ja, okay, danke. Danke für den Hinweis. Okay, weitere Fragen? Scheinbar ist es ruhig. Dann können wir, glaube ich, weitermachen mit SG Presse Bund. Das kommt von Olaf, nehme ich an. Den ich aber gerade nicht sehe. Der ist entschuldigt. Okay, gut. Dann, ich sage es einfach mal, es ist dieselbe Ankündigung wie sonst, beziehungsweise wie er die zwei vorigen Wochen auch gemacht hat. Also der Hinweis auf die Pressetagung am 25. und 26.04. in Weimar mit der Bitte, sich bitte auch anzumelden, und zwar bei ihm, beziehungsweise das verlinkte Pad zu nutzen. Tja, genau, richtig, das mit dem Polling-Bericht, nächster Punkt. Und ist Christos und oder Bernd heute da? Beide Urlaub. Okay, beide im Urlaub. Okay, dann Baden-Württemberg, der Welzheimer Pirat, ist der da? Scheinbar nicht. Bayern hat sich entschuldigt, beziehungsweise da steht im Pad, wird nachgemeldet. Berlin. Der Bruno oder der Gregor da? Scheinbar nicht. Dann Brandenburg. Da haben wir heute Matthias zu Gast. Einen schönen Abend dir und erzähl, was los ist. Abend. Also bei uns war eigentlich jetzt nur das Landestreffen. Also wir haben jetzt das zweite Landestreffen nach unserer Superwahljahr, wo wir halt hier Kommunal-, Europa- und Landtagswahl hatten. Und versuchen jetzt in Form von Landestreffen uns jetzt wieder neu aufzustellen. Heißt eben gucken, was haben wir noch an Leute, wie können wir sie vernünftig einsetzen und wie können wir uns thematisch wieder aufstellen. Schwerpunkt war jetzt am Sonntag halt auf dem Landestreffen erstmal die Kommunalpiraten, weil die sind für uns einfach derzeit die Aushängeschilder und wir müssen einfach gucken, dass wir die so gut unterstützen, wie wir können. Und daher hatten wir dann eben einen Slot Kommunalpiraten, wo sie dann einfach vorgestellt haben, in welchen Fraktionen sie sind und wo ihre Schwerpunkte liegen. Ein weiterer Punkt war dann Strukturdebatte, wo wir sehr schnell dazu gekommen sind, dass wir derzeit absolut zu viel Struktur haben und gar nicht die Leute, um die auszufüllen. Das fängt damit an, dass unsere AGs eigentlich, naja, quasi gar nicht mehr existieren. Geht damit los, dass wir auch unsere Gliederungen sehr viele handlungsunfähig sind oder fast handlungsunfähig, sodass wir da einfach gucken müssen, wie wir uns da neu aufstellen. Daher warten wir jetzt zumindest auf dem Landestreffen, denn entweder virtuelle Kreisverbände im Gespräch oder Gebietsbeauftragte als zwei Möglichkeiten, wie wir sozusagen unser weniges Personal nicht mehr in irgendwelche Verwaltung stopfen, sondern eben gucken können, dass wir die sinnvoll einsetzen. Ansonsten kamen wir jetzt thematisch auf die Idee, halt Themenbeauftragte zu schaffen, wobei wir da wahrscheinlich derzeit laut dem eher machen, dass wir Themenbeauftragte dahingehend, sie melden sich, welche Gebiete sie haben wollen und werden dann halt entweder vom LAFO oder LPT beauftragt und können dann halt Leute um sich scharen, irgendwie versuchen zu aktivieren, damit wir unsere AGs wieder aufbauen können. Weiterer Punkt war Neuaufbau der Presse und ein weiterer Punkt, das innerparteiliche Klima, also jetzt bei uns bezogen. Des Weiteren gab es dann grob einen Punkt, wie wir uns jetzt thematisch ausrichten, wobei da jetzt die charmante Idee aufgekommen ist, wir könnten unser Wahlprogramm, was wir ja haben, dahingehend jetzt zu einem Grundsatzprogramm umbauen. Also gucken, was wir eben einfach im Wahlprogramm haben, das ins Grundsatzprogramm nehmen und darauf aufbauen, dann wieder ein neues Wahlprogramm für 2019 zu erstellen. So, das war es im Groben von mir. Ja, ich kenne jetzt nicht euer Wahlprogramm auswendig, obwohl ich auch damit gearbeitet habe, was die Wahlprüfstelle betrifft. Aber bei solchen Überlegungen ist natürlich immer zu beachten, dass so ein Wahlprogramm ja theoretisch auf die Legislatur ausgerichtet sein soll, während ein Grundsatzprogramm eigentlich so mehr die grundsätzliche Ausrichtung der Partei darstellt. Also da muss dann schon differenziert werden, welcher Inhalt ist der kurzfristige da und wer ist mehr, welcher Inhalt ist mehr oder weniger ein Paradigmenwechsel in dem jeweiligen Politikfeld. Naja, daher ist ja die Idee so reizvoll. Aber wir müssen einfach gucken, es waren jetzt einfach nur grob jetzt von unseren Leuten Ideen, die wir haben und einfach mal drauf los, um dann halt jetzt in späteren Landestreffen natürlich zu gucken, was geht nicht, was können wir machen, was können wir nicht machen. Wir sind jetzt quasi in dem Jahr in der Findungsphase. Sonst noch Fragen? Du nimmst mir das Wort aus dem Mund? Scheinbar nicht. Dann danke ich dir aber auf jeden Fall für die Berichterstattung und mache dann weiter mit Bremen Fragezeichen, wobei ich jetzt nicht glaube, weil wir hatten ja gerade eben schon niemanden da. Hamburg? Okay, auch nicht. Hessen? Ja, guten Abend nochmal. Im Grunde steht eigentlich alles drin. Ja, ansonsten Fragen. Also ich habe sie Pad reinkopiert, so mein Test also reingeschrieben. Gut, dann bei. Ich gebe euch mal kurz 5 Sekunden, um das Geschriebene zu lesen und Fragen an Schappi zu stellen. Scheinbar gibt's keine. Nun gut, dann können wir tatsächlich Hessen relativ kurz abhaken und weitermachen mit Mecklenburg-Vorpommern. Ist der Eisenschild heute da? Okay, auch nicht. Thomas, ganz grob, bitteschön. Thomas, hörst du mich? Hörst du mich? Ja, du bist dran. Ich bin schon dran. Na, schön. Ja, also bei uns nicht viel Neues. Die allgemeine Lethargie hält nach wie vor an. Wie angekündigt, habe ich die Mail zur Mitarbeit an Ideenfindung für die Landtagswahl 18 rausgeschickt. An alle Leute, die sich mal mit Programmatik beschäftigt haben und genau 2 Rückmeldungen erhalten. Noch matter war es dabei, dass ich mal rumgefragt habe, wer macht eigentlich was am 8.4. zum TTIP-Tag, der ja auch als ein eben solcher international ausgerufen war. Und da hat sich nicht ein einziger zurückgemeldet. Ich weiß zwar, dass meine Hannoveraner was machen, wo ich dann auch wieder mit am Stand stehen werde. Ansonsten ist das in Niedersachsen nach wie vor leider sehr Wahlkämpfe anschalten, was sich sowohl mit kommunalen wie auch mit Systemen beschäftigen soll. In der Zitame soll ich hoffe, dass die Location dann vielleicht auch ein paar Leute bringt, auch wenn man natürlich arbeiten soll als Baden. Obwohl das auch schon über die Messen angekündigt wurde, auch erst 3 Anmeldungen und mal gespannt, damit meine heutige Klage liegt. Ich frage mal kurz, war das verständlich? Ich hatte tatsächlich Probleme. Ich habe es weitgehend verstehen können. Gut. Ich denke, in dem Fall können wir dann weiter. Ne, Moment, erstmal frage ich mal, ob es Fragen noch dazu gibt. Aber ansonsten würde ich nämlich gleich weitergehen. Das war ja ebenfalls relativ kurz. Nordrhein-Westfalen wäre dann dran. Hallo aus NRW, 12 Point und so. Wir hatten auch nicht sehr vieles. Allerdings hatten wir in der letzten Woche eine Aktion, eine Demonstration. Wir haben den Schimmelpreis verliehen an den Mahler Bürgermeister. Im Rahmen der Grimme-Preisverleihung kann man sich so vorstellen, wir haben lustig vor diesem Theater in Mahl gestanden mit ca. 50 Piraten und 50 weiteren Demonstranten von Attack und andere und haben also Grimme-Preisverleihung zum also Pirat Mel hat die Grimme-Preisverleihung zum Anlass genommen, eben auf die darauf hinzuweisen, dass in Mahl jetzt gerade auf rotem Teppich die Leute einwandern, alle sehen gut aus, alle haben es warm. 2-3 Kilometer weiter in den Flüchtlingsheimen wächst der Schimmel. Daraus ist ein bisschen Resonanz entstanden. Ich habe mir dann tatsächlich auch die Grimme-Preisverleihung angeschaut, konnte feststellen, dass einer der 3 Herren von die Anstalt in einem Nebensatz zumindest die Aktion draußen auch erwähnt hat. Es war ein guter Erfolg. Die Links dazu könnt ihr euch gerne anschauen, kann ich euch nur empfehlen. Sonntag gab es eine gemeinsame Klausur der NRW-Fraktion mit dem NRW-LAFO. Hier ist der Bericht noch in Transkription befindlich, der wird also kurzfristig folgen. Wir haben da unter anderem auch Probleme besprochen, wie sie eben aus Brandenburg berichtet wurde, also Städtenlevel in den verschiedenen Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreisen, Strukturen und Ähnliches. Dann hatten wir in der letzten Woche noch ein kleines Video, eine kleine Aktion vom Lukas Lambda, unserem Hanfpiraten, der auf ich attributiere das jetzt nicht, Ding von den Grünen reagiert hat. Da empfehle ich euch auch mal auf die Seite zu schauen und euch das Video anzuschauen. Auch das hat gute Resonanz gefunden und Lukas ist dadurch auch überregional, ich glaube in 2 Presse-Dingern, ich weiß jetzt nicht genau, ob es Spiegel Online war, zitiert worden. Ansonsten laufen aktuell die Vorbereitungen für den kommenden LPT am 18. fertig. Alles klar, Fragen? Scheinbar keine Fragen. Wir können also direkt weitergehen zu Rheinland-Pfalz, in der Vigo. Schönen guten Abend. Ja, kurz, bei uns ist am 7.6. Landesparteitag in Ludwigshafen, wo ein neuer Vorstand gewählt wird. Dann hatten wir vorgestern, also am Sonntag, ein Treffen der Presse, also der Medien- und Öffentlichkeitsarbeit, weil unser langjähriger Pressesprecher musste leider aus beruflichen Gründen zurücktreten oder wenigstens den Job als Pressesprecher abgeben. Er wird uns weiter erhalten bleiben. Er hat das 5 Jahre lang gemacht. Ich finde, bei dem hatten schon eine enorme Zeit. Der neue Pressesprecher ist erstmal unser 1V, der das auch von der GEO aus so übernehmen kann. Auf jeden Fall erstmal bis zum Landesparteitag. Danach kann man dann nochmal darüber reden. Ja, bei TTIP haben wir hatten auch ein Treffen mit den Kommunalpolitikern aus Rheinland-Pfalz. Der Vorstand und die Kommunalpolitiker haben sich einen Tag lang getroffen, was sehr interessant war und auch für beide sehr konstruktiv war. Da sind mehrere Dinge herausgekommen. Unter anderem gibt es in den Kommunalrechten der einzelnen Länder eine sogenannte Unterrichtungspflicht der Kommunen an die Bürger. Und zwar immer, wenn sich irgendwas in ihrer Kommune tut, sind sie eigentlich verpflichtet, den Bürger zu unterrichten. Daraus haben wir überlegt, ob man daraus nicht eine Anfrage zu TTIP starten kann, weil TTIP ja auch massiv in die Kommunen eingreifen wird. Und wir einfach mal fragen, ob die Kommunen denn auch ihre Bürger dementsprechend unterrichten. Das ist jetzt gerade in der Mache, diese Anfrage. Ich werde vielleicht auch den Michael Bernd nochmal einschalten, weil diese Anfrage könnte auch über Frag den Staat erfolgen, deutschlandweit. Wobei aber immer bitte darauf geachtet werden muss, die Unterrichtungspflicht in den Ländern ist etwas unterschiedlich. Gut, das dazu. Dann zum 18.04. würden wir das eigentlich machen, RLP-weit, möglichst viele Anfragen an die Kommunen stellen. Und sonst sind bei uns noch einzelne Infostände zu TTIP geplant, soviel ich das weiß. Und was immer läuft, trage ich aber nicht immer ein, ist natürlich unser Wahlkampf. Fragen hierzu? Scheinbar keine Fragen. Okay. Ich glaube, ich kann weitergeben an Saarland. Hallo. Ja, wie immer bei mir recht kurz. Wir haben einen Termin für unser nächstes Barcamp festgelegt, am 30.05. in Homburg in der Jugendherberge. Nächstes Ding zu TTIP haben wir derzeit noch gar nichts geplant. Es sieht auch ein bisschen schlecht aus, da haben etliche Leute wichtige andere Sachen. Von daher fürchte ich, da wird nichts draus. Jetzt noch eine Geschichte, die habe ich gerade eben hier noch reingeschrieben, weil Brandenburg so ein bisschen Probleme hatte mit den politischen AGs. Wir haben ja vor einiger Zeit diese AG-politische Arbeit aus der Taufe gehoben. Ich hatte damals berichtet und das funktioniert inzwischen ganz gut bei uns. Also das wäre vielleicht auch eine Idee für euch Brandenburger. Ich wollte es nur noch mal so in die Diskussion werfen. Damit bin ich auch durch hier. Danke für den Tipp. Okay, dann können wir weitermachen, wenn es keine Fragen gibt. Ich höre keine. Sachsen, Flo Bukor. Nicht hier, Sachsen-Anhalt. Nicht hier, Schleswig-Holstein. Thüringen. Ja, guten Abend. Also am 16.05., da passiert wahrscheinlich ein Landesparteitag, also da findet wahrscheinlich statt. Also beschlossen ist es noch nicht, aber ich spoilere hier einfach schon mal. Und dann am 1. Mai ist ein Nazi-Aufmarsch in Saalfeld und in Erfurt. Und in Saalfeld machen das halt zwei Piraten. Die machen da Gegendemo und die wollen das auch richtig groß aufziehen mit Demokratiemeile und Infostand und solchen Sachen. Und dafür werden halt noch Leute gesucht. Und ich versuche mal auf diesem Weg auch Leute zu gewinnen. Also halt es werden halt Gegendemo-Teilnehmer gesucht. Das ist die einfachste Art oder Redner für Bühne und auch Infostandbetreuer. Und Erfurt, ja, da weiß ich jetzt nicht, was da geplant ist, ob das Abgeraten machen, aber da ist halt auch eine Gegendemo geplant. Okay, gut. Frage nach Thüringen? Scheinbar keine. Dann gehen wir weiter. Themenbeauftragtenberichte. Was ist denn mit der 17 los? Wir kommen also flüssig durch. Die wollen alles die Anstalt gucken nachher. Das könnte gut möglich sein. Es ist nicht schlecht, wenn jetzt die Anstalt wieder kommt, habe ich in Zukunft auch meinen Dienstagabend jetzt frei zur Verfügung. TTIP, Bruno Kramm. Der hat was reingeschrieben. Greenpeace-Veranstaltung 13. April in Emden. TTIP und Co. gefährden die Freihandelsabkommen, Demokratie, Arbeitsstandards unserer Landwirtschaft und die Umwelt. Bemerkenswert, da Greenpeace sich damit jetzt auch aktiv mit eigenen Veranstaltungen und einer TTIP-Diskussion beteiligt. Das war noch von Michael. Sozialpolitik. Ja, schönen guten Abend zusammen noch einmal. Was gibt es zu berichten? Wie schon angedeutet, die Sozialpiraten unterstützen den Wahlkampf in Bremen-Bremerhaven. Wir sind dabei am 18.19.04. bei der Briefkastenverteilaktion. Geplant ist, am 25.04. einen BGE-Tag in Bremerhaven durchzuführen. Da laufen momentan die Vorbereitungen. Und am 2.3. Mai findet in Bremen-Bremerhaven so eine Art Jahrmarkt statt mit Infoständen. Auch da wollen wir dabei sein. Zu den Flyern, die Michael eben schon angesprochen hat. Ja, wir haben einen Flyer zum BGE erstellt. Der Entwurf habe ich hier verlinkt. Der muss jetzt nur noch so umgesetzt werden. Also muss noch, das Layout muss noch gemacht werden. Und am kommenden Donnerstag treffen sich die Sozialpiraten gemeinsam mit dem Arbeitskreis Soziales Hessen, um den Flyer Deine Rechte im Jobcenter noch auszuarbeiten. Also das sind die beiden Flyer, die wir Sozialpiraten also zu diesem Wahlkampf in Bremen-Bremerhaven beisteuern wollen. Sind dazu Fragen? Ich habe Frage, und zwar, es ist ja diese allgemein bekanntes themenbezogen, also für Gegenstände, die Leute halt eher bereit sind zu spenden. War das nicht eine Idee, dass man einfach sagt, wir haben hier einen Flyer und die Leute halt einfach fragen, wer dafür spenden will? Ja, okay. Also ich sag mal so, wir wollen jetzt erstmal gucken, dass wir von den Landesverbänden, wie Michael das ja schon angedeutet hat, nochmal Anträge stellen und mal schauen, was an Geld reinkommt. Und natürlich, falls dann noch Geld fehlen sollte, dass man dann mit privaten Spenden das noch aufstocken kann. Das ist kein Problem. Das müssen allerdings dann die Piraten in Bremen-Bremerhaven organisieren. Das können wir ja nicht von den Sozialpiraten aus machen. Okay, danke. So, noch weitere Fragen? Wenn nicht, frage ich mal, ob der Wolf-Dietrich-Trenner da ist. Heute scheinbar nicht. Bernd Schreiner ist im Urlaub. Energiepolitik hatten wir bereits. Landwirtschaft. Die Hekate, ist die heute da? Ich bin jetzt gerade auch nicht hundertprozentig sicher, ob ihr Urlaub sich auch noch auf diese Woche erstreckt. Ich glaube nämlich sogar fast. Von daher glaube ich, können wir sie als entschuldigt sehen. Ist Captain Lito da für Asylpolitik? Scheinbar nicht. Kultur und Medien. Der Datenschutz. NSA-Skandal. Ja, der Zombie ist da. Ja, hallo. Nur vielleicht zwei Sachen ganz kurz. Am 27. Februar war eine Delegation von drei schwedischen Parlamentsabgeordneten bei Edward Snowden in Moskau. Und im Falle 215 habe ich das mal verlinkt auf dieser Webseite dort von der sogenannten Right Livelihood Gesellschaft gibt es auch einen Link auf einen FTP-Server, wo Fotos und Videos von dem Treffen sind, unter anderem sehr hochauflösende Fotos mit Edward Snowden. Und dann ist es so, die nächste Sitzung von dem NSA-Untersuchungsausschuss findet dann eben erst nach Ostern statt. Es ist jetzt halt ein paar Wochen lang sitzungsfreie Zeit. Das heißt, das wäre dann halt am Donnerstag, den 23. April. Das heißt, da ist also die nächste Sitzung und eine Tagesordnung haben wir natürlich noch nicht. Ja. Soweit von meiner Seite. Kurz und knackig. Dann fragen wir nach Fragen. Wir sind fragenlos glücklich. Queer, der Michael Melter. Ungefähr. auch nicht hier. Daniel Wagner, unser neuer Freifunk-Bundesbeauftragter, respektive Bundesbeauftragung Freie Netze. Ist der heute da? Auch nicht. Okay. Bildung, Forschung, Wissenschaft. Der Algol. Ja, ich kann es wieder kurz machen. Das größte Teil steht im Pad. Ansonsten hatten wir bei uns einen Programmworkshop für die Kommunalwahl 2016. Hängt auch mit dem Wahlkampf zusammen, in dem wir gerade sind, weil wir in 2 Wochen ja Landratswahl haben. Und danach war ich noch am Flughafen Kassel-Calden bei der Fluggastdatenaktion, war aber schon weg, als die HNA das Interview gemacht hat. Das war so. Ansonsten arbeitet die AG-Bildung einfach immer weiter und ist an Themen dran. Gut, kurz und knackig. Noch Fragen dazu? Okay, dann schauen wir mal kurz. Wir haben mittlerweile den Michael Ebner bei uns. Das heißt, wir können noch etwas über den Wahlkampf Bremen-Bremerhaven reden, wenn es denn von deiner Seite noch was gibt, was du erzählen möchtest, Michael. Ja, ich bitte mein spätes Kommen zu entschuldigen. Ich hatte bis vor guten 5 Minuten noch Sitzung mit den Bremern. Dort ist allerdings auch jetzt schon Osterwoche oder Karwoche genau genommen. Also wir hatten nur von Bremen Nord 3 Unermüdliche da. Von daher ist meine Informationslage im Moment auch nicht so ganz vollständig. Der Plakatierungsstart scheint trotz aller Widrigkeiten und kurzfristig und so weiter doch dann im Großen und Ganzen geklappt zu haben. Sie sind im Moment auch froh um jedes Plakat, das im Moment noch nicht weggeweht wird bei den jetzigen Windverhältnissen. Ansonsten sind wir weitergekommen in so verschiedenster Detailplanung. Und eine Geschichte, wo ihr von extern auch gut unterstützen könnt. Die Bremer sind jetzt bei Abgeordnetenwatch gelistet und würden sich freuen über Fragen, die sie bekommen. Also wenn jemand gerade nichts zu tun hat oder die Bremer besonders unterstützen möchte oder was auch immer, einfach mal bei Abgeordnetenwatch und dort den Kandidaten von der Piratenpartei einfach mal Fragen stellen. Michael, wie ist denn bisher so die Unterstützung von außerhalb, also wirklich an Manpower und Menschen, die vor Ort erscheinen? Habe ich im Moment nicht so wirklich den Überblick, weil ich es leider jetzt aus beruflichen Gründen seit ein paar Wochen auch nicht mehr nach Bremen geschafft habe. Okay. Thomas, wolltest du noch was fragen? Man hört dich nämlich gar nicht, glaube ich. Schreib mal einfach, wenn du eine Frage hast, ist irgendwo im Chat oder so. Also am besten in den Pet-Chat, den sehe ich besser. Geht's jetzt besser? Man hört dich, aber besser ist eigentlich was anderes. Aber frag. War nicht so wichtig. Gut, dann Wortmeldung zur Kenntnis genommen. Ansonsten sehe ich jetzt, glaube ich, niemanden mehr, der nachgekommen ist. Wir haben auch unsere Themen soweit durch. Gibt es noch Redebedarf zu einem der laufenden Projekte? Ja, es ist, ich glaube, vor einer Woche oder vor 2 Wochen die Frage aufgekommen, wo denn in den Landesverbänden überall es schon Freifunk gibt. Jetzt hatte ich gedacht, dass das bei Freie Netze hier jetzt behandelt wird, aber der ist halt gerade nicht da. Soll ich unser Link dahin einfach da mit dazusetzen? Wir hatten da letzte Woche drüber geredet und hatten uns eigentlich darauf verständigt, dass wir diese Sammlung von den einzelnen Orten, wo bereits Freifunk besteht, so machen wollen, dass wir den Leuten sagen, sie sollen die einzelnen Standorte sozusagen einfach in einer kurzen Mail an Vorstand der Piratenpartei dokumentieren und die werden das dann zusammenstellen und dem der Freifunk-Themenbeauftragung bzw. dem Freifunk-Themenbeauftragungsteam dann als Liste zur Verfügung stellen. Also schick's einfach dahin, das kommt dann an und wird mit aufbereitet. Am besten okay, danke. Am besten mit Betreff Freifunk einfach an Vorstand schicken. Alles klar. Okay, noch was, weil ansonsten sind wir, glaube ich, tatsächlich durch in einer strammen Zeit. Ich höre kein Geschrei mehr, niemand läuft zum Mikro. Dann beende ich die heutige Sitzung um 20.56 Uhr. Frau Jupp, bitte die offizielle Aufnahme beenden. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.